1. Der Herr sprach zu Mose und gab ihm folgend Anweisungen. 2. Sprich zu den Israeliten und teil ihnen mit, ich bin der Herr, euer Gott. 3. Er sollt weder nach den Brauchen Ägyptens handeln, wo er gelebt hat, noch nach den Sitten Kanaans, wohin ich euch bringen werd, ihren Vorschriften dürft er nicht folgen. 4. Stattdessen sollt er mein Rechtsordnungen befolgen und mein Satzungen beachten, danach zu leben, den ich bin der Herr, euer Gott. 5. Die Schalb sollt er mein Satzungen und mein Rechtsordnungen gewissenhaft einhalten, denn wer sie befolgt, wird durch sie leben, ich bin der Herr. 6. Keiner von euch darf sich einem nahen Blutsverwandten nahen, dessen bloß aufzudecken, ich bin der Herr. 7. Du sollst die bloß deines Vaters und die bloß deiner Mutter nicht aufdecken, sie ist dein Mutter, daher darfst du ihr bloß nicht aufdecken. 8. Die bloß der Frau deines Vaters darfst du nicht aufdecken, denn sie ist die bloß deines Vaters. 9. Die bloß deiner Schwester, sie ist die Tochter deines Vaters oder die Tochter deiner Mutter, egal ob sie im Haus oder außerhalb geboren wird, darfst du nicht aufdecken. 10. Die bloß der Tochter deines Sohns oder der Tochter deiner Tochter darfst du nicht aufdecken, denn sie ist wie dein eigen bloß. 11. Die bloß der Tochter der Frau deines Vaters, die dein Vater gesucht hat, darfst du nicht aufdecken, sie ist dein Schwester. 12. Die bloß der Schwester deines Vaters darfst du nicht aufdecken, denn sie ist ein Nahewohnt deines Vaters. 13. Die bloß der Schwester deiner Mutter darfst du nicht aufdecken, denn sie ist ein Nahewohnt deiner Mutter. 14. Die bloß des Bruders deines Vaters darfst du nicht aufdecken, du sollst dich auch seiner Frau nicht nahen, denn sie ist dein Tant. 15. Die bloß deiner Schwiegertochter darfst du nicht aufdecken, sie ist die Frau deines Sohns, daher darfst du ihr bloß nicht aufdecken. 16. Die bloß der Frau deines Bruders darfst du nicht aufdecken, denn sie ist die bloß deines Bruders. 17. Du sollst weder ein Frau und ihr Tochter noch die Tochter ihres Sohns oder die Tochter ihrer Tochter nehmen, deren bloß aufzudecken, die sind nahe verwandt, und solches ist ein Schwer ansatzt. 18. Du sollst auch nicht ein Frau zusätzlich zu ihrer Schwester heiraten, Feindschaft zu erigen, indem du ihr bloß neben der anderen aufdeckst, solange beide leben. 19. Du darfst dich einer Frau nicht nahen, ihr bloß aufzudecken, während sie sich in ihrer rituellen Unreinheit befindet. 20. Mit der Frau deines Nächsten sollst du keinen Geschlechtsverkehr haben, dich der Dirch zu wehren reinigen. 21. Du sollst keines deiner Kinder dem Moloch opfern, den Namen deines Gottes nicht zu entweihen, ich bin der Herr. 22. Du sollst nicht bei einem Mann liegen, wie man bei einer Frau liegt, dies ist ein Graultat. 23. Mit keinem Tier sollst du Geschlechtsverkehr haben, dich der Dirch zu wehren reinigen, und ein Frau soll sich nicht vor ein Tier stellen, damit sich mit ihr Part, dies ist ein Schwer Schandtat. 24. Sollt euch dirch nicht die Ratages wehren reinigen, denn dirch all dies Praktiken haben sich die Volke wehren reinigt, die ich vor euch vertrieb. 25. Die Schalb wird das Land unrein, und ich habe sein schuden im Heingesucht, so dass das Land sein Bewohner ospi. 26. Beachtet daher mein Satzungen und mein Rechtsordnungen und beget kein dieser Graultaten, weder die Einheimischen noch die Fremden, die unter euch leben. 27. Denn all dies Graultaten haben die Bewohner des Lands begangen, die vor euch wären und der Dirch wird das Land unrein. 28. Damit das Land euch nicht auch ausspuckt, wenn es wären reinigt, why es das Volk ausgespuckt hat, das vor euch war. 29. Denn wer auch immer ein dieser Graultaten beget, die Ratage Tater sollen aus der Gemeinschaft ihres Volks ausgeschlossen werden. 30. Befolgt daher mein Anweisungen, damit nicht nach den abschulichen Brauchen handelt, die vor euch praktiziert werden und euch der Dirch. Wären reinigt, ich bin der Herr, euer Gott.